Die ausländischen Massenmedien berichteten jüngst breit über die Wahl von Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK. Die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Radio- und Fernsehsender und Internet-Homepages von Russland, China, Vietnam, Laos, Syrien, Iran, Indien, Nepal, Thailand, Malaysia, Myanmar, Singapur, Australien, Algerien, Ägypten, Äthiopien, Guinea, Mauretanien, Großbritannien, Rumänien, Tschechien, der Schweiz, den USA, Costa Rica, Venezuela, Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo, Polen, Italien und Deutschland meldeten umfangreich diese Nachricht unter verschiedenen Titeln wie die Wahl vom Führer Koreas Kim Jong-un in höchstes Staatsamt. Die Medien zeigten die Fotos von Genossen Kim Jong-un.